Okay, welcome to Glory Live TV again, and here today with our special guest, Katie Souza. Welcome. So exciting, so exciting. Katie is from the United States, and she is here in Germany for the first time, even in Europe for the first time. Mm-hmm. So my first question is, what do you think about it? Ja, hallo, willkommen zurück hier bei Glory Live TV. Heute mit unserem besonderen Gast, Katie Souza. Sie ist das erste Mal in Europa und auch in Deutschland, und jetzt meine Frage an Sie. Wie gefällt's dir hier? I'm actually really excited because my great grandmother was 100% German. So was my grandfather. She used to live with us when we were children, but she never taught us German. Mm-hmm. So I'm bummed about that because I'm here going, well, how do you speak a thing Deutsch? You know? So also, she would cook for us. So I had a taste of good German food. So ich bin eigentlich total aufgeregt, weil meine Urgroßmutter, sie war deutsch und auch mein Urgroßvater. Und im Endeffekt hat sie mir aber nie Deutsch beigebracht. Und ja, sie hat aber für uns gekocht. Mm. So now we had you in a German restaurant. I mean, even in a Swabian restaurant. So how was that for you? Every single bite. Oh yeah, go ahead. Sorry. Also wir haben dich jetzt ausgeführt in ein deutsches beziehungsweise sogar schwäbisches Restaurant. Wie war das für dich? Okay, so it was Steve Swanson, you and your wife, me and Heidi, and we all got like the plate that has everything. The dumpling, the bratwurst, the meatball, the sauerkraut, the gravy with the onions. We got a plate of everything. Mm-hmm. And I think I did the bite, next bite, next bite. I couldn't stop. Mm. And when I felt like I was full, I kept eating because I was like, oh, I'm not going to waste this. I'm going to eat it all. Also da waren Steve, da waren du und deine Frau, ich und Heidi. Und wir haben uns eine Riesenplatte bestellt mit allem, was die schwäbische Küche zu bieten hat. Und da waren Maultaschen, da waren Bratwurst, da war Sauerkraut mit Zwiebeln, Köstlichkeiten. Und ich habe einen Bissen nach dem anderen genommen und ich konnte nicht aufhören zu essen. Es war so lecker. I'm glad. I'm glad you said that. Es freut mich, dass du das gesagt hast. We were satisfying our food idol. Wir haben unseren Essensgötzen hier mal zufriedengestellt. But then the conference started and we got rid of all those idols again. So. Und dann hat die Konferenz gestartet und wir sind von all diesen Götzen dann frei geworden. Because actually, for all of you who don't know, Katie Souza has really got a powerful ministry in healing, getting your soul healed up, really. From all kinds of idols and things like that. Denn für alle, die ihr hier zuschaut und es vielleicht noch nicht wusstet, Katie hat einen großen Dienst, um Seelenbefreiung zu erwirken und auch von Götzen frei zu werden. Mm-hmm. And we really experienced that during this weekend. Mm-hmm. Das haben wir während dieser Konferenz, während dieses Wochenendes stark erlebt. Mm-hmm. Yeah, and so like all kidding aside, right? Because we, you know, we really did enjoy the dinner, but that was like the first session was talking about idols. Mm. And a food idol is a big deal. Mm. You know, in the Old Testament, they would bring food to sacrifice to demon gods in part of their worship to them. So not coincidentally, I don't think, we had many miracles. We had a lot of amazing miracles. So mal Spaß beiseite. Also tatsächlich ist es so, dass diese Götzen real sind und ja, Und es war ein Schlüssel dafür, dass wir wirklich auch viele Wunder erlebt haben, dass Leute davon freigesetzt wurden. Mm. Mm. And a lot of the miracles that I experienced were connected to people having food issues. Mm-hmm. Und viele Wunder, die ich erlebt habe, die hängen damit zusammen, dass Leute das Essen als Götzen haben. Mm-hmm. Essstörungen. Mm. Yeah, one lady had lost her, totally had lost the colon. It was taken out by the surgeons. Eine Dame hatte komplett ihren Darm herausoperiert bekommen. And she said because of that she had developed like a food addiction to try to satisfy, you know, what had happened to her. She'd been through a lot of trauma in her life. And then another man I called on FaceTime during the sessions. And there was so, oh, go ahead. Yeah, sorry. Und diese Frau hat aufgrund von vieler Traumata, durch die sie gegangen ist, dann eine Abhängigkeit von Essen entwickelt. Mm-hmm. Wovon sie dann geheilt wurde. Mm-hmm. Yeah, and so this other man I prayed for on the phone, had the same thing. He had colon cancer. Und dann habe ich für einen Mann gebetet am Telefon. Er hatte die gleiche Sache. Er hatte Darmkrebs. Mm-hmm. And again, I asked him what trauma he'd been through. He explained some things that he'd gone through. Und wieder fragte ich ihn, welche Traumata, mit welchen Traumata er zu tun hat. Und er erzählte mir dann die Dinge, durch die er durchgegangen war. And when he told me all the traumas, because it's colon cancer and it's connected to the digestion, I asked him, do you have a food idol? And he said yes. Und so fragte ich ihn, ob er einen Essensgötzen habe. Das ist ein, das hängt zusammen mit seiner Vorgeschichte. Und er sagte ja. He said one of the traumas he'd been through was that he had this self-employment for 23 years. And there was so much continuous, constant, high-level stress that he would eat to comfort himself during that time. Und er sagte, dass eines der Traumata war, dass er selbstständig war und dass er es mit so viel Stress zu tun hatte, dass er angefangen hatte, sich selber Komfort zu verschaffen, dadurch, dass er zum Essen gegriffen hat. When I prayed for him, I broke it off of him. I had him renounce it. Und so betete ich für ihn und ich habe es über ihm zerbrochen und ich habe es weggeschickt. And he immediately felt this rumbling, this movement in his stomach. Und so hat er direkt diese Bewegung in seinem Magen wahrnehmen können. He had colon cancer. He had colon cancer. Mm-hmm. He was on the phone. Und er hatte Darmkrebs. Yeah. And he said one of the symptoms of the cancer was there was a constant pressure in his stomach and his back. Und er sagte, ein Symptom dieses Krebses war, dass er einen konstanten Schmerz hatte in seinem Rücken und in seinem Bauchbereich. But after we broke that off, das habe ich über ihm zerbrochen. It's not only the rumbling. Es war nicht nur diese Bewegung, dieses Rummeln. But it was the pressure was totally gone. Und auch der Druck ist direkt gegangen. So we took that as our sign that he was getting healed. Also das haben wir dann direkt als das Zeichen genommen, dass er geheilt war. So the key was really that he got healed from cancer because before that you had set him free of this idol, this food idol in his soul, really. Yeah, I've seen that happen. Oh, I'm sorry. Go ahead. Also der Schlüssel in diesem Fall war, dass dieser Mann in seiner Seele Befreiung erlebt hat von diesem Essensgötzen und dadurch vom Darmkrebs geheilt wurde. I've seen that happen before. Not all cancer is connected to food. Das habe ich schon vorher gesehen. Nicht jede Art von Krebs ist in Verbindung mit Essen. But like colon cancer, esophagus cancer, things like that are sometimes connected to someone being addicted to food. Aber manchmal trifft es tatsächlich zu, dass Darmkrebs zum Beispiel in Verbindung mit einer Essensabhängigkeit oder steht. Oder Speiseröhrenkrebs. So what happens is every idol is really a demon spirit. That's what the Bible says. So die Bibel sagt, dass jeder Götze ein dämonischer Geist ist. So when you make anything into an idol, a demon connects itself to that and begins to afflict you. Also ein Dämon kann sich an diesen Götzen anhaften und es beginnt dich zu bedrängen. And when you have a food addiction, that demon will attack like your digestive system. Und wenn du eine Essensabhängigkeit hast, dann beginnt dieser Dämon sich an dein Verdauungssystem anzuhaften. So this is just one example, but what we saw during this whole weekend really through your ministry was that is such a key that the soul gets healed up first and then really also healing miracles can happen in a much easier way and on a much larger scale. Also das war nur ein Wunder, was wir gesehen haben an diesem Wochenende. Was noch viel wichtiger ist, was wir gesehen haben über deinen Dienst, war, dass die Seele zuerst geheilt werden muss, um danach die Heilung weiter zu empfangen. I would say 99% of every miracle I've seen, and I've seen thousands and thousands, I had to get people healed of trauma first. Also ich habe über tausende Wunder gesehen und ich würde sagen, 99% aller Wunder stehen damit in Verbindung, dass die Menschen zuerst in ihrer Seele Befreiung und Heilung erleben mussten. In fact, if the miracle isn't working, if I'm praying for someone, it's normally because there's still some remaining trauma left inside of them. Tatsächlich ist es manchmal sogar normal, wenn ich für jemanden bete und nicht direkt das Wunder eintritt, dass ich dann auch für die Seele bete und die Befreiung in der Seele stattfindet. I had a man that his wife had a mental plate in the back of her neck. And she felt heat hit her neck and she began to taste metal in her mouth. Mm. So, da war eine Frau, die hatte ein Metallstück in ihrem Nacken und plötzlich hat sie angefangen, Metall in ihrem Mundraum wahrzunehmen, diesen Metallgeschmack. It was during this weekend? No, this it was before. Yeah. Mm. And she said it's because, I told her it's because the metal's melting. Mm. Well, then he had metal too, but when I prayed for him, it wouldn't shrink. Mm. So I had to ask God, what's the trauma in him? Mm. Und auch der Mann hatte Metall in seinem Nackenbereich und als wir beteten, da ist es nicht geschrumpft und so musste ich Gott fragen, woran liegt das? Mm. When I found out, the metal started to shrink. Mm. Und als ich das dann herausgefunden habe, den Grund, dann hat das Metall angefangen, kleiner zu werden. That happened at the R meeting too this weekend. Das ist auch an dieser Konferenz passiert tatsächlich. Mm. Friday night I taught on idols, but man, it was plowing really hard to break through, right? Am Freitagabend, da haben wir wirklich gepflügt, einfach um den Boden. Stark gepflügt, den Boden, um die Durchbrüche zu sehen. Mm-hmm. But on Saturday morning, we walked through the entire congregation corporately in a massive soul healing, and like the Holy Spirit hit the place. Und am Samstagmorgen aber hat es angefangen, dass die gesamte Versammlung reingegangen ist in Seelenbefreiung und Freisetzung. Mm. Mm. Yeah, you remember. Yes, it was powerful. And the interesting thing really is the conference was called Worship and Miracle Conference. And really what we found out, the miracles, even the bodily miracles, they started to happen right after the breakthrough in the souls had happened. Really. Mm-hmm. Ja, und die Konferenz trägt nicht umsonst den Titel Lobpreis und Wunder. Und wir haben dann direkt erlebt, wie nach den Seelenbefreiungen und Seelenheilungen die Wunder in den physischen Körpern stattgefunden haben. Yeah, that morning, as we walked through just the precepts of simple precepts of soul healing. So an diesem Morgen sind wir einfach ein paar Prinzipien durchgegangen für die Seelenheilung. People began to weep and cry out. And people, you could hear people like moaning. Mm. And then at a certain point, deliverance hit and I began to break demonic spirits off of people. So die Leute haben angefangen zu weinen und auszurufen. Und danach habe ich dann angefangen, über den Leuten zu deklarieren und dämonische Geister zu brechen und hinauszutreiben. See, they won't come. The demons won't come off until the soul's healed. Mm. Wisst ihr, die Dämonen kommen nicht raus, wenn nicht die Seele geheilt ist. So as soon as that hit, as soon as the soul healing took place, then the demonic was able to come off. Also als die Seele dann geheilt war, dann sind die dämonischen Geister rausgegangen. And then, you know, when I was commanding demons to come out, people were screaming, they were coughing, they looked like they wanted to vomit. People rolling on the ground. Und als ich dann diesen Dämonen befohlen habe, auszufahren, da haben Leute angefangen zu husten, zu keuchen. Es hat ausgesehen, als müssten sie jetzt sich gleich übergeben. It was controlled Holy Spirit chaos. Das war einfach ein Chaos, das vom Heiligen Geist instruiert war. And then you stepped in. Und dann bist du in the afternoon session dazu. And bam, you start working miracles. And metal was disappearing. All kinds of miracles were happening. Yeah, it was amazing. Mm. Und dann bist du mit auf die Bühne gekommen und dann sind plötzlich alle Arten von Wunder passiert, auch dass Metalle sich aufgelöst haben in den Körpern der Menschen. Kreative Wunder. Kreative Wunder. Yeah, and it was all because the ground was good after your session with God. With the healing of the soul. Und es lag daran, dass der Boden bereitet war, direkt nach deiner Session mit der Seelenheilung. Yeah, I really appreciate the harmony that God brought in between our two ministries for us to really work together, you know, like playing tennis, hitting it back and forth perfectly and timing for, you know, the power to grow and the manifestation to grow. Ja, ich schätze wirklich diese Harmonie, die Gott da bewirkt hat zwischen uns beiden, dass wir uns wie im Fluss bewegt haben. Es war, als hätten wir Tennis gespielt, hin und zurück, und dass Gott sich bewegen konnte. Yeah, that was really an experience. Really, it was this weekend. Something, wasn't it? Yes, it was great. Es war eine starke Erfahrung. Yes, really. Yes, I really appreciate what you guys do. And I really appreciate you guys not only walking through persecution to do it. Ich schätze wirklich, was ihr hier tut. Und ich schätze es auch, dass ihr nicht nur durch Verfolgung auch lauft. Yeah, because, you know, miracles are the kingdom, part of the kingdom. And not everyone agrees. But I also appreciate the fact that you made a home for me to bring what we have to work with you guys. Sondern ich schätze auch, dass ihr hier mir einen Ort gegeben habt, wo ich mich gut und wohl fühlen konnte. Yes, and it was really such a blessing for us and for the people. Oh my gosh, I'm so powerful. I'm so happy that Katie Sousa has come to Germany. Yes. Hallelujah, and we want you back. Oh, I want to come back. Yay, thank you. Ich bin so glücklich, dass Katie Sousa hier mit uns war und wir wünschen uns, dass du wiederkommst. Awesome. So maybe right now there are some people watching us and maybe they couldn't attend the conference and maybe they need a healing in their body, but maybe also there is something behind the thing in the body that's in the soul, and maybe in just a few minutes could you lead them to some basic steps just to receive their healing and then maybe pray for them? Would that be possible? Absolutely. Also da sind jetzt wahrscheinlich auch ein paar Zuschauer, die nicht an der Konferenz teilnehmen konnten. Würdest du sie jetzt in ein kurzes Gebet reinführen, nicht nur um Heilung zu empfangen, sondern eventuell auch Heilung in ihrer Seele, wo noch Dinge drin sitzen? Maybe you have something wrong with your physical body. Vielleicht ist da was falsch mit deinem Körper. Or your finances. Oder mit deinen Finanzen. Or something's going sideways in one of your relationships. Oder etwas läuft schief in deinen Beziehungen. The Bible says that you will prosper. Aber die Bibel sagt, dass du aufblühen wirst and be in health, und dass du gesund sein wirst. But it happens even as your soul prospers. So wie es deiner Seele wohlgeht. In order to get breakthrough, you have to diagnose that if you have trauma holding your soul captive. So um einen Durchbruch zu erlangen, musst du erkennen, ob dein Trauma in deiner Seele sitzt. That could be anything from effects of an accident. Das könnte zum Beispiel der Effekt eines Unfalls sein. A divorce that you've suffered. Oder eine Scheidung, durch die du gehst. A elongated illness that you've been through that has left you traumatized. Oder eine Krankheit, die dich hier traumatisiert zurücklässt. Financial failure. Oder Probleme mit deinen Finanzen. Or any type of stressful situation that you've dealt with. Jegliche Art von Stress oder Herausforderungen. Those types of situations have the ability to literally wound your soul. Diese Art von Herausforderungen und Situationen, die können tatsächlich deine Seele verwunden. And then those wounds will affect the way you think, the decisions you make, and the emotions you feel. Und diese Wunden werden das beeinflussen, wie du denkst, welche Entscheidungen du triffst und die Emotionen, die du verspürst. And when something's going wrong in your soul, it then will affect your physical body, your finances, your relationship and your entire life. Und wenn da was falsch in deiner Seele ist, dann wird es auch Konsequenzen haben auf deinen Körper, deine Finanzen, deine Beziehungen. The good news is that if you are born again in Jesus Christ. So die gute Neuigkeit ist, wenn du in Christus neugeboren bist, you have the Holy Spirit inside of you. Dann wohnt der Heilige Geist in dir. And when he came to reside in you, he did not come alone. Und wenn er kam und als er kam, um in dir zu leben, dann kam er nicht allein. Acts 1:8 says that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Apostelgeschichte 1 Vers 8 sagt, dass du Kraft empfangen wirst, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. That word power in the Greek text, it means excellence of soul. Dieses Wort im Griechischen bedeutet Exzellenz in der Seele. It is the word dynamis. Das ist das Wort Dynamis. This power of dynamis, diese Kraft der Dynamis, gives you the ability, gibt dir dieses Vermögen, to become excellent of soul, in deiner Seele exzellent zu werden, to become healed and whole, heil und ganz zu sein, and free of any wound und frei, that came upon you from trauma, und frei von jeder Wunde, die durch Trauma in dein Leben und in deine Seele gekommen ist. But you have to utilize this power. Aber du musst von dieser Kraft Gebrauch machen. Ephesians 3:20. Epheser 3:20 says that God goes will do exceedingly abundantly above. Sagt, dass Gott über alle Dinge hinaus. Anything that we could ever ask or imagine. Alles, was wir jemals uns erdenken könnten oder worum wir bitten könnten. Because of the power that's inside of us. So viel Größeres wird Gott tun aufgrund dieser Kraft, die in uns lebt. See, God wants to do anything and everything you could ever even imagine for you. Siehst du, Gott möchte alles und darüber hinaus tun, was du dir jemals vorstellen könntest. But there's a condition. Aber da gibt's eine Voraussetzung. You need to use the free gift. Du musst diese Gabe nutzen. Of the power that's inside of us. Diese Gabe, die du umsonst empfangen hast, dieser Kraft, die in dir ist. You have to put it to work. Du musst sie in Aktion setzen. When you focus on the Holy Spirit, wenn du dich auf den Heiligen Geist konzentrierst, and you give him permission, und ihm die Erlaubnis erteilst, to flow out of your spirit man, aus deinem inneren geistlichen Menschen zu fließen, into your mind, will and emotions, in deinen Verstand, deinen Willen und deine Emotionen, to release the power of dynamis, um diese Dynamiskraft freizusetzen, inside your soul, in deiner Seele, you're going to get healed of trauma. Dann wirst du von Trauma geheilt. You're going to get healed of the effects of the crisis. Dann wirst du von Effekten der Krise geheilt. You're going to get healed of the stress. Du wirst vom Stress befreit sein. Because dynamis is going to make you what it means, excellent of soul. Weil Dynamis das hält, was es verspricht. Das wird dich exzellent in der Seele machen. Put your hand on your belly and your heart right now. Leg jetzt deine Hand auf deinen Bauch und dein Herz. Think about what pain you're holding on to right now. Denke an den Schmerz, woran du gerade noch festhältst. Have you been abused or molested? Bist du belästigt oder missbraucht worden? Abandoned? Würdest du verlassen? Rejected? Oder wurdest du abgelehnt? Let the Holy Spirit minister to that pain right now. Lass dem Heiligen Geist jetzt den Raum, dir hier zu dienen. Just pray after me. Und bete mir nach. Say, Holy Spirit, sag, Heiliger Geist, I ask, ich bitte dich, that you flow, dass du fließt forth from my innermost being, heraus aus meinem inneren Sein, like rivers of living water, wie Ströme lebendigen Wassers, and you go into my mind, und dass du in meinen Verstand hineinkommst, to remove, um wegzunehmen the horrible memories, diese schrecklichen Erinnerungen and the traumatic events, und diese traumatischen Erlebnisse from my thoughts, aus meinen Gedanken, that are tormenting, die mich gerade noch quälen. Holy Spirit, Heiliger Geist, I ask, ich bitte dich, that through the dynamis power, dass durch diese Dynamiskraft, that you brought with me, die du mit dir gebracht hast, that you would make my mind, dass du meinen Verstand excellent, exzellent machst, that I would think excellent thoughts, dass ich exzellente Gedanken denke, have a healed and whole memory bank, und dass ich eine heile und komplette Gedächtnisbank habe, that my reasoning, dass mein Denken, my thinking processes, und die Prozesse meines would become Denkens excellent, exzellent werden and healed, und geheilt werden, as you release dynamis power into my mind, während du jetzt diese Dynamiskraft in meinen Verstand freisetzt. Say, Lord God, sag, I will remember the things that happened to me, sag, Herr, ich werde das erinnern, was mir passiert ist, but I'll feel different about them, aber ich werde mich jetzt anders fühlen. So now also heal my emotions, Holy Spirit. Heiliger Geist, bitte heile auch meine Emotionen. Through your dynamis power, durch deine Dynamiskraft. Remove, entferne depression, Depression, anxiety und Angst, fear und Furcht, hate, Hass, anger und Zorn, and offense und Anstoß. And make me excellent of soul through dynamis power. Mach mich exzellent in meiner Seele durch die Dynamiskraft. Now as the Holy Spirit's ministering to you right now. Und während der Heilige Geist dir jetzt dient, I want you to forgive anyone you're angry at. Dann möchte ich, dass du jetzt jedem vergibst, auf den du wütend bist. When we bring our gift to the altar, und wenn wir unsere Opfergabe zum Altar bringen, says, dann sagt die Bibel, that we cannot leave it at the altar, dass wir es nicht dort liegen lassen können, until we go back first and forgive our brother, wenn wir nicht zuerst zurückgehen, um unseren Bruder um Vergebung zu bitten. Just as God has forgiven us. Genauso wie Gott uns vergeben hat. So now let go of hate right now. Also lass jetzt den Hass los. Forgive that person. Und vergib dieser Person. Repent for being offended at them. Tu Buße darüber, dass du gekränkt warst ihnen See, gegenüber. Even if they don't deserve it. Selbst wenn sie es nicht verdienen. You need to be healed now. Du musst jetzt geheilt werden. So you must let go of everything. Also musst du alles loslassen. That's holding your soul captive. Dass deine Seele gerade noch so just say, gefangen I forgive them, Lord. Also sag es einfach. I ich vergebe them. Ihnen, Herr. I forgive them for everything they've done. Ich vergebe ihnen alles, was sie mir angetan haben. And I repent for becoming bitter. Und ich tue Buße darüber, dass ich bitter geworden bin. Offended. und Anstoß genommen habe and angry. Und ärgerlich wurde. I let go of it now. Ich lasse es jetzt los. And I ask you, Lord, und ich bitte dich, Herr, by the power of your Holy Spirit, durch die Kraft des Heiligen Geistes, that you would remove all bitterness from me. Dass du alle Bitterkeit aus mir entfernst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Now say amen. Und ich sage Amen. Now, let's, why don't we both, Pastor, start commanding healing on the body. Amen. Yes? Also lass uns jetzt beide zusammen Heilung befehlen. Okay. So, Father, I break trauma off of everyone listening. Also, Vater, ich breche jetzt Trauma über jedem, der hier zuhört. In the name of Jesus. In dem Namen von Jesus. I judge every demonic spirit. Ich richte jeden dämonischen Geist. That used their soul as a landing strip. Der ihre Seele genutzt hat als Landebahn. To torment them and put sickness and disease on them. Um sie zu quälen und Krankheit auf sie zu legen. And I cast out. Und ich treibe aus. Every spirit of infirmity. Jeden Geist der Schwäche. And every crippling spirit. Und jeden krüppelnden Geist. And I break every witchcraft curse. Und ich breche jeden Fluch der Hexerei. Because Jesus became a curse for them already. Weil Jesus bereits ein Fluch dafür geworden ist. I decree this in the name of Jesus. Ich deklariere das im Namen von Jesus. Hallelujah. And Father God, in the name of Jesus, every disease that has been put upon those precious people that the doctors have commanded to be incurable. Und Vater Gott, jede Krankheit, die auf diesen Zuschauern hier lastet, da die Ärzte gesagt haben, die ist nicht heilbar. Right now I break off this diagnosis of their bodies and of their minds in Jesus' name. Ich spreche jetzt diese Diagnose über ihren Gedanken und über ihren Körpern. And I command their bodies to be healed right now in Jesus' name. Und ich befehle ihren Körpern jetzt geheilt zu sein. Through the stripes of Jesus, they have been healed. Denn durch die Striemen von Jesus sind sie geheilt. And I renounce any legal right to their bodies in the name of Jesus and through the power of the blood of Jesus. Und ich breche jedes legale Recht über ihren Körpern im Namen von Jesus. And I say, be healed in Jesus' name. Und ich sage, seid geheilt in Jesu Namen. Come into wholeness. Body, come into wholeness right now. Die Körper kommen zurück in göttliche Schöpfungsorte. Cancer, fall off right now. Krebs muss jetzt gehen und abfallen. Diabetes be broken off of their bodies right now. Diabetes ist übrigens zerbrochen. MS in the name of Jesus. Multiple broken Sklerose. In Jesus' name. Jetzt zerbrochen in Jesu Namen. Hallelujah. Heart insufficiency right now be broken off of their body. Herzschwäche ist jetzt zerbrochen über ihren in Körper. In Jesus' name. In Jesu whatever Namen. The doctors have proclaimed incurable. Was auch immer die Ärzte über ihn als unheilbar it's ausgerufen coming haben. Off right now, das fällt jetzt because ab. Because the Lord declares over you. Because the Lord declares over das you. Fällt jetzt ab, weil der Herr über dir jetzt deklariert. It is finished in the name of Jesus. Es ist vollbracht. Right now. Im Namen von Jesus. Amen. Halleluja. Amen. And I break pain off of your body. Und ich zerbreche right den now, Schmerz the joints, und den, über den Gelenken, the back, dem Rücken, the neck, im Nacken, spine, der Wirbelsäule, the hips, den yes. Hüften, the knees, yes. Knie, the shoulders, die Schultern. Yes. The feet, Füßen, the ankles, in the name of Jesus. In Jesus' name. And I command all metals to dissolve and Hallelujah. Be replaced by bone. In the name of Jesus. Both Pastor and I carry the metal anointing. Und ich befehle, dass alle Metalle sich jetzt auflösen und durch Knochen ersetzt werden. In Jesu Namen. We agree in prayer together right now for your metal to dissolve. We've seen hundreds of miracles. Wir stimmen jetzt überein im Gebet. Wir haben Hunderte von Metalle auflösen sehen. And for it to become bone and for your movement and restriction to break and movement to be brought forth right now in Jesus' name. Und ich bete, dass jetzt jede Bewegungseinschränkung Hallelujah. Aufhört Hallelujah. In Jesu Namen. Hallelujah. Right now also cataracts are coming off people's eyes. Right now I can see that. Grauer Star. Und ich bete, dass der graue Star von geheilt wird. I can see it's coming off right now. Und ich kann sehen, dass es jetzt verschwindet. And also ear hearing restriction. Hearing restriction. Ich hatte auch Höreinschränkungen gesehen. Right now in the name of Jesus. Jetzt im Namen von Jesus. Maybe if you're behind the camera, you can just stretch forth your hand wherever your sickness is, no matter where, just stretch forth your hand and receive right now. Receive right now. Jetzt, wo du hinter der Kamera sitzt, kannst du vielleicht deine Hand darauf legen, wo auch immer deine Einschränkung ist und empfang es jetzt. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Sei geheilt in Jesus' Hallelujah. Name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I see one more picture. I see knuckles, deformed knuckles, if you'll begin to stretch forth and test your knuckles, the healing will fall upon your knuckles and they will fall into alignment and the arthritis and the the deformation will come off. Und ich habe jetzt gesehen, dass da Knöchelbeschwerden waren und dass die sich jetzt wieder auflösen und dass alles in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, in Jesu Namen. In Jesus' name. Hallelujah. Father God, we thank you for this powerful anointing that's here. Vater Gott, wir danken dir für die kraftvolle Salbung, die hier ist. Thank you for that miracle power. Wir danken dir für diese wunderwirkende And Kraft. And we speak over all the people that are watching us right now. Und über alle Leute, die jetzt zuschauen, sprechen wir. Be healed in Jesus' name. Seid geheilt in Jesu Namen. Oh, in Jesus' name. In Jesu Namen. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Thank you so much, Katie, for being with us. It's so awesome, really, working together. Vielen lieben Dank. I enjoyed it so much. Thank you so much, Pastor. You are. Vielen lieben Dank, Katie, dass du mit uns warst. Das war so eine wunderbare Zeit. Wir haben sehr genossen. It was really a blessing. And I believe it was a great blessing for you, everybody listening. So write us an email, what has happened to you. We have got a special miracle email called miracle@glorylife.net. So, es war ein wirklicher Segen für uns und wir glauben auch, dass es ein Segen für euch sein wird. Und da, wo ihr Wunder erlebt, schreibt uns gerne eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Hallelujah. So, until next time, be blessed. Also dann, bis bald und seid gesegnet. Have a wonderful time. Habt eine wunderbare Zeit. Amen. Amen.